Ein Lied von Louis Fürnberg. Musik ist von Ernst Mayr. Komm zu dem Lied. Jeder Traum, an dem ich mich verschwende, jeder Kampf, da ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt. Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, jede Sorge, die mein Herz beschlich, war's oft schwer, so ist ja doch gegangen. Narben blieben, doch es lohnte sich. Unser Leben ist nicht leicht zu tragen, nur wer fest sein Herz in Händen hält, hat die Kraft zum Leben Ja zu sagen und die Kraft zum Kampf für eine neue Welt. Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen, ihre Träume gehen durch mein Lied. Was ich singe, sing ich euch, Genossen, eure Träume gehen durch mein Lied.